verlässt mich. Du sagst, ich bin hässlich zu dir. Du sagst, du magst mich nicht mehr. Du sagst, du verlässt mich. Doch das tust du nicht.